Der Vertreter des UNO-Kinderhilfswerkes in der TVRK, Oinsaikan Dendevonorov, und weiteren Mitglieder der Vertretung leisteten am 5. Juni im genossenschaftlichen Landwirtschaftsbetrieb Zongwang in der Stadt Sariwon vom Bezirk Notfange eine Hilfsarbeit. Sie übergaben dem GLB auch die Hilfsgüter.